Ich habe es gestern gesehen und es war härter als Tag. Sag, bleibt einem in Deutschland, wenn nichts erspart. Wie kriminelle Ausländer in Berlin. Sam die Zähne bewaffnet durch die Straßen ziehen. Wie kann sowas sein? Wer ist hier der Fremde? Und wer macht diesem Spuk endlich ein Ende? Wann kommt endlich die Wende? Es ist an der Zeit. Wann kommt endlich die Wende? An der Zeit. Wann kommt endlich die Wende? Wie den letzten Dreck. Wo ist die Behörde, die was dagegen tut? Gibt es hier noch Wegseher, kraftlos ohne Not? Ich sage euch, es kann nicht sein. Ein Volk steht auf und sagt nein. Wir fordern von euch die kriminelle Ausländer heim. Ja, es ist Zeit. Die Wende. Es ist an der Zeit. Wann kommt endlich die Wende? An der Zeit. Wann kommt endlich die Wende? Ja, es ist Zeit. Wann kommt endlich die Wende? Es ist an der Zeit. Wann kommt endlich die Wende?